Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Im Oktober 2017 begannen nach Jahren und Jahrzehnten des Schweigens zahlreiche Frauen erstmals öffentlich über sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung durch den amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein zu erzählen. Der Begriff Me Too und der gleichlautende Hashtag in den sozialen Netzwerken zeigte bald, dass Harvey Weinstein kein Einzelfall war. Millionen von Einträgen wurden seit 2017 unter MeToo verzeichnet. Weltweit wurde eine breite gesellschaftliche Debatte angestoßen. Und heuer sind auch in der Filmakademie Wien verbale und körperliche sexuelle Übergriffe bekannt geworden. Der Arbeitsplatz Film und die Ausbildungsstätten müssen endlich für alle angstfrei werden, forderte die Schauspielerin Verena Altenberger. Solange die Erzählung von Gewalt im Zweifel strenger geahndet wird als der Übergriff an sich, haben wir als Gesellschaft ein Problem, so Altenberger. Die MeToo-Debatte zeigt, dass es lang dauert, bis Frauen sich öffentlich äußern. Ja heißt Ja und ... ist der Titel eines Essays zur MeToo-Debatte, den die deutsche Autorin Caroline Emke 2019 bei S. Fischer veröffentlichte. Dieser Text war Vorlage für unser heutiges Hörspiel, in dem der Anstoß zur MeToo-Bewegung noch einmal in Erinnerung gerufen und die Auswirkungen offen diskutiert werden. Frauen sprechen mit Frauen über Erfahrungen und Prägungen, über Rollenbilder, Medienhypes und Gewohnheiten, über Bademäntel und die angeblich eigene Schuld. In diesem Hörstück von Kerstin Schütze hören Sie Katharina Knapp, Pippa Galli und Petra Morsi. I knew otherwise. I knew what kind of guy he was. He said he would help me. He was wanted to help me. I thought, wow, he's going to be a mentor for me. He invited me to a business meeting that we were supposed to talk about career stuff. And we were supposed to meet in the lobby. And when I got there, he wasn't there. He called me and asked me to come to his room. Mr. Weinstein did not invent the casting couch in Hollywood. And to the extent that there is bad behavior in that industry, that is not what this is about. Bad behavior is not on trial in this case. It's only if you intentionally committed a criminal act, and Mr. Weinstein vigorously denies that. Am Anfang ist der Zweifel. Vor jedem Satz, jedem Wort gibt es diese Schwelle. Ist das richtig? Woher weißt du, dass es zutrifft? Ist es gerecht? Ist es wahr? Ist es nicht nur wahr, sondern auch wahrhaftig? Und das sind nur die Zweifel an dem, was gesagt werden könnte. I felt really uncomfortable. I tried to sort of skirt out of it afterwards, but he wanted me to stop by his apartment with him quickly while he ran up to get something. Schreiben denkt es sich genauer. Das ist intim. Wie flüstern. I showed up at the restaurant and it was just her. She then led me up to a room. She said, his meeting's going over, so let's just go up to the room. I thought we were meeting at the bar, which we did. And then he told me, okay, we're going to my room now, after a few minutes of conversation about movie roles. Sobald ich mir ein Publikum vorstelle, verflüchtigt sich alles. Dann entzieht sich mir umgehend das Wort. Dann schieben sich Einwände vor die eigenen Gedanken und verdecken sie. Von den Anfeindungen voller Furor und Verachtung, einmal ganz abgesehen. Die machen mir Angst. Die kriechen unter die Haut wie Gift. Ja heißt Ja. Und? Was? Ein Hörstück von Kerstin Schütze nach einem Essay von Caroline Emke. Wer ist Caroline Emke? Laut Wikipedia. Caroline Emke ist eine deutsche Autorin und Publizistin. In meiner Kindheit wurde das vermeintlich Unaussprechliche, ja, wenn es denn ausgesprochen werden musste, angedeutet durch ein Wort im Dialekt. Lass dich nicht mitschnacken? Was heißt das? Sowas wie, lass dich nicht angraben oder lass dich nicht verzahnen. Das bekam mir gesagt auf dem Weg in die Welt, zur Schule oder zum Sportplatz. Also sowas wie, lass dich nicht verzahnen? Aha, okay, das spricht die Gefahr an, aber versetzt sozusagen. Genau. Aber was dann geschehen würde, wenn uns ein Fremder mitgenommen hätte, das wurde verschwiegen. Na, wir haben das so hingenommen. Nehmen es bis heute so hin. Lass dich nicht mitschnacken. Das ist Maskerade. Dabei geht es doch überhaupt nicht um die Ansprache. Es geht doch um die Gewalt, die nach der Ansprache droht. Ja, da soll vor etwas gewarnt werden, aber was das sein soll, wird nicht benannt. Sei es unanständig, es auszusprechen, anstatt die Tat zu unterdrücken, wird das Reden darüber unterdrückt. Ja, aber wer redet da schon gern drüber? This is how this business works. You will never make it in this industry. He said, everybody does it. He dropped the names of some other famous models. When I was 16 years old, I was assaulted by a director. And I think one of the things I understood was a condition of my employment and the opportunities that I had was silence. So wird nicht die verbrecherische Handlung tabuisiert, sondern das Sprechen darüber, von Anfang an. So unterwandert die Erwartung nicht der, der Gewalt ausübt, sondern jene, die davon erzählen wollen. Um etwas kritisieren zu können, muss man es sich vorstellen können und wollen. Um sich etwas vorstellen zu können, muss man es benennen können, wenn Gewalt abstrakt bleibt. Wenn es für sie keine konkreten Begriffe und Beschreibungen gibt, bleibt sie unvorstellbar. Unwahrscheinlich. Unantastbar. Wollen wir? Ja. In welchem Studio sind wir überhaupt? Im RP4 mit der Anna. Ich muss noch einmal auf die Toilette. Ich gehe mit. He wanted to fly me to New York and give me a role in Sarah Jessica Parker's new film. He alternated between that and asking me to give him a naked massage in the bed. He went to the bathroom, came back out of the bathroom in a robe, and asked me to give him a massage. I said I wanted to go. He left the room again, and this time he came back fully naked, and he was blocking the door. I'm 5'1", he's 6'2", he's much, much larger than me. He was blocking the only exit out. Der Bademantel. Ich kann mich einfach nicht einkriegen über den Bademantel. Überall taucht in den Geschichten dieser Bademantel auf. Nicht im Urlaub, am Strand, nicht zu Hause, im Schlafzimmer, sondern im Büro, bei einer Besprechung, im Hotel. Bei einem Meeting, in einem als professionell simulierten Kontext. Was ist das nur für eine Obsession mit dem Bademantel? Ich verstehe es nicht, verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe die Szene einfach nicht. Was darin geschieht, was soll das? Erklärt einem ja auch keiner. Nicht in der Situation und hinterher erst recht nicht. Alles muss man allein durchdenken. Junge oder ältere Frauen, Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, Hotelangestellte, Praktikantinnen, Frauen, mit denen diese Männer schon länger zusammenarbeiten. Frauen, die einen Mann im Anzug, in Jeans, in was auch immer, aber jedenfalls bekleidet zu sehen erwarten. Frauen werden bestellt und dann? Tada! Auftritt im Bademantel. Ich stelle mir das dauernd vor. Ich kann nur noch an weiße Frottee-Bademäntel denken. Keine Ahnung warum. Dabei tragen solche Typen doch meistens Seide. Ja, was weiß ich. Du, jedenfalls entwickle ich schon ein ganz gestörtes Verhältnis zu meinem eigenen Bademantel, seit ich diese Geschichten höre. Die Begrüßung im Bademantel. Was ist das? Ist das der Prolog zur Unterwerfung, die erwartet wird? Ist das eine Aufforderung zum Sex? Can you give me a massage? Ja, und dann? Könnte der Einstieg zu einem Witz sein. Kommt eine Frau ins Meeting? Oder anders, kommt ein Schwanz im Bademantel? Wem soll das Lust bereiten, wem? Nicht der entblößte Körper wird gezeigt, sondern die Fähigkeit zu kontrollieren. Die Möglichkeit, alles, was sich in einem Arbeitskontext gehört, außer Kraft zu setzen. Die Möglichkeit zu dominieren, zu demütigen, nach Belieben, wann immer es einem passt. Umso besser, wenn es nicht zur Situation passt. Umso besser, wenn es gegen alle Formen verstößt, gegen das, was normalerweise ins Office passt oder in eine Besprechung. Was normalerweise zum Begehren gehört? Wechselseitige Lust, Zartheit, Leidenschaft, Hingabe an andere, Fehlanzeige. Der Bademantel ist immer deplatziert. Es gibt bislang keine einzige Erzählung, die den Bademantel so auftauchen lässt, dass es harmlos oder angemessen oder verführerisch wäre. Keine Erzählung, in der sich ein Paar nach einer durchlebten Nacht etwas überziehen will. Keine Erzählung, in der ein Mann eine Frau, in der eine Frau eine andere, ein Mann einen anderen, eine Frau einen Mann erregen will dadurch, dass eine Person sich anschauen lässt, sich preisgeben, sich ausliefern möchte dem Blick einer anderen, erst im Bademantel, dann ohne. Der Bademantel ist immer deplatziert. Er ist nämlich weder erotisch, noch praktisch, noch schön. Trotzdem sagen sie immer, ja, was hat sie sich denn noch erwartet? Geht zu einer Besprechung ins Hotelzimmer? Bitte, wie ahnungslos ist das denn? Entschuldigung, ein Mann bittet in einem Arbeitskontext eine untergebene oder abhängige Frau zu sich. Eine Frau, die sich weniger geschützt weiß, weil sie weniger verdient, weniger bekannt, weniger vernetzt, weniger sichtbar, weniger hörbar ist. Nicht immer. Ist das so? Ja. Weil sie eine Frau ist, unsicher womöglich, weil sie noch nie allein mit einem verehrten oder auch nur berühmten Professor, einem Priester, einem Produzenten war, weil sie als Putzfrau für die Sauberkeit des Hotelzimmers oder der Büroräume zuständig ist oder als Krankenpflegerin für den Patienten da ist, weil sie als Polizistin, Soldatin, einem Vorgesetzten untergeordnet weil ist. Weil sie ein Kopftuch trägt. Ja, weil. Entschuldigung, eine Sprechprobe bitte. Weil sie nicht weiß, was sie erwartet. Spur weiter weg, bitte, bitte. Wie soll das auch jemand erwarten? Und er hat mich dann in seinem Büro, nicht auf einer Bühne, dazu aufgefordert, zu strippen. Und ich sage, ist das notwendig? Können wir das nicht bei einer Probe regeln? Und er sagt, nein, er möchte sehen, ob ich das kann. Und wenn ich es jetzt vor ihm nicht kann, dann werde ich es auf einer Bühne auch nicht können. Jahrelang hast du gelernt, du musst mutig sein, du musst alles geben, du musst brennen für den Beruf, du musst bereit sein, alles zu tun für diesen Beruf. Und dann tust du's. Ist ahnungslos, wer erwartet, nicht gedemütigt zu werden? Ist selbst schuld, wer nicht damit rechnet, belästigt, angegriffen, verletzt, gewürgt zu werden? Ist naiv, wer nicht damit rechnet, mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen zu werden? Wer nicht damit rechnet, an den Haaren über dem Boden geschleift, ins Badezimmer gezogen, gewaltsam penetriert zu werden? Selbst schuld. Wer nicht damit rechnet, begrapscht und gequält zu werden? Oh mein Gott! Ist wirklich so ahnungslos, wer erwartet, nicht vergewaltigt zu werden? Was ist das für eine Argumentation? Was für ein Menschenbild? Was für ein Männerbild? Muss ich es als Frau für undenkbar halten, nicht als Objekt, als Ding, als verfügbarer Körper gesehen und behandelt zu werden? Aufnahme läuft. Was ist das für eine Vorstellung? Dass Menschen durch die Welt gehen und immer und jederzeit antizipieren sollen, Objekt eines anderen zu sein. Alle Eltern möchten, dass ihre Kinder ohne Angst durch die Welt gehen, dass sie sich geschützt fühlen und frei, aber sie möchten auch nicht, dass ihre Töchter oder Söhne ahnungslos bleiben im Hinblick auf das, was andere in ihnen sehen oder was andere ihnen antun wollen. Generationen sind aufgewachsen mit diesem unpräzisen Wissen um ihre Verletzbarkeit. Und das begleitet uns durch das Leben hindurch. Punkt. Poetry is no place for a heart that's a whore. And I'm young and I'm strong, but I feel old and tired. Over fire. I've been poked and stoked, it's all smoke, there's no more fire, only desire for you ever you are, for you ever you are. Als ich gerade ein paar Wochen bei meinem ersten Arbeitgeber angestellt war, erhielt ich im Büro einen Anruf vom Herausgeber. Ängstlich griff ich zum Hörer und rechnete mit Kritik oder einer Zurechtweisung. Stattdessen war ein vergnügter Herr am anderen Ende, voll des Lobes für eine Geschichte von mir. Als ich aufgelegt hatte, drehte ich mich um und im Türrahmen meines Büros stand das halbe Ressort. Erwartungsvoll, was er gewollt hatte. Bevor ich etwas erläutern konnte, sagte mein damaliger Ressortleiter, wenn er sie zu sich nach Hause bestellt hat, gehe ich mit. Da gehen sie nicht allein hin. Ich war gar nicht nach Hause bestellt worden. Aber die Geschichten, wie junge Redakteurinnen zum Herausgeber gebeten und im Bademantel empfangen wurden, waren Legende. Es gab auch einen älteren Kollegen, der Kellnerinnen aus der Kantine mit einer Bestellung zu sich ins Büro lockte, um sie dann onanierend zu empfangen. Das erzählten sich und mir die fast ausschließlich männlichen Redakteure mit einer Mischung aus Amüsement und Ekel. Aber niemand kam auf die Idee, dem wichsenden Kollegen zu erklären, dass das widerlich sei. Niemand wollte sich zuständig fühlen. Dem Spuk wurde ein Ende gemacht, als die Chefin der Kantine eines Tages selbst die Bestellung lieferte und dem Kollegen deutlich machte, dass er das zu unterlassen habe. Zu meiner Zeit habe ich so eine Szene nicht beobachtet. Sie wurde mir nur weitererzählt. Das war trostlos genug. In der es sich als Frau immer wieder neu zu entscheiden galt, ob Grenzüberschreitungen als harmlos, flirtiv oder furchteinflößend zu bewerten wären. Ich kann nicht sagen, dass ich das für mich und für andere immer gut sortiert bekommen hätte. Nachträglich wünschte ich, ich wäre in manchen Situationen autonomer gewesen. Nachträglich fallen mir Augenblicke ein, in denen ich etwas als harmlos empfinden wollte, was mich peinlich berührte. Warum ich es trotzdem lächelnd hinnahm? Ich kann das heute nicht mehr richtig sagen. Vermutlich deutet man sich beschämende Erfahrungen schön, eben weil man nicht beschämt werden möchte. Deswegen fällt es später oft schwer, die eigenen Erfahrungen ehrlich zu beschreiben. Denn dann müsste man ja zugeben, dass nicht angenehm war, was man doch geduldet hat. Wie soll sich das später kritisieren lassen? Für mich als homosexuelle Frau gab und gibt es das traurig vorteilhafte Missverständnis von männlichen Kollegen als gleichwertig, aber eben als männlich wahrgenommen zu werden. Ich wurde weniger als Frau herabgesetzt als andere, weil man mich gar nicht erst als richtige Frau wahrnahm. Das war erleichternd und belastend zugleich. Für schwule Kollegen waren solche Konstellationen sehr viel bitterer, weil ihnen das abgesprochen wurde, was man ihr zudachte. Die hochgehandelte Männlichkeit. Das eine war so falsch wie das andere. Aber vielleicht ein Grund, warum sie nie zum Herausgeber geladen und im Bademantel empfangen wurde. They said, Lady, you're gentleman, you're either all. It's morning, it's evening, it's once all, it's more. What's the name, yeah, what's the name, yeah, what's the name again? Tatsächlich ist nichts materieller, nichts physischer, körperlicher als die Ausübung von Macht. Welche Art einer Besetzung des Körpers ist für das Funktionieren einer kapitalistischen Gesellschaft wie der unseren notwendig und hinreichend? Was bleibt, ist zu untersuchen, welchen Körper die derzeitige Gesellschaft braucht. Zitat Michel Foucault 1975 in Macht und Körper. Schon Foucault war klar, dass eine Definition des Körpers nicht unabhängig von Macht gedacht werden kann, weil der Körper als die Stelle, an der die Macht selbst übertragen wird, zu verstehen ist. Was heißt das? Macht? Das ist so herrlich unpräzise. Als ob klar sei, wer sie besäße und woraus sie bestünde. Macht wird meist als Herrschaftsform beschrieben, als Instrument, das der Absicht, dem Willen, der Lust einer Autorität dient. Macht als die Macht einer Person, eines Geschlechts, einer Klasse, exklusiven Kaste. Macht, die unterdrücken, verhindern, manipulieren, benutzen, verletzen, zerstören kann. Die des Produzenten, Vorgesetzten, des Priesters, Intendanten, Verlegers, CEOs. Das ist irgendwie unterkomplex. Weißt du, die Vorstellung von Macht, die Balance ton Porc feiert. Echt jetzt? Verpfeift das Schwein? Et on va y arriver, et on va être égaux, et on va se battre tous ensemble, femmes et femmes, main dans la main. I don't think anybody can watch. We do have breaking news for you right now. Harvey Weinstein being walked out of the New York City Police Department in handcuffs. This happened just moments ago. This is the moment that so many women waited to see and never thought they would see. That sentence that was just handed down by this court was obscene. That number was obnoxious. There are murderers who will get out of court faster than Harvey Weinstein will. I drank one beer. Brett and Mark were visibly drunk. Early in the evening, I went up a very narrow set of stairs. Auf einer Schülerparty Anfang der 80er Jahre soll Brett Kavanaugh als 17-Jähriger versucht haben, die damals 15-Jährige zu vergewaltigen. Christine Blasey Ford stellte sich einer Anhörung im US-Kongress, weil sie es als ihre bürgerliche Pflicht ansah, die Vorgeschichte des Anwärters für den Supreme Court einer breiten Öffentlichkeit mitzuteilen. I was pushed onto the bed. And Brett got on top of me. He began running his hands over my body and grinding into me. I yelled, hoping that someone downstairs might hear me. And I tried to get away from him, but his weight was heavy. Brett groped me and tried to take off my clothes. I believed he was going to rape me. I tried to yell for help. When I did, Brett put his hand over my mouth to stop me from yelling. This is what terrified me the most and has had the most lasting impact on my life. It was hard for me to breathe, and I thought that Brett was accidentally going to kill me. Immer diese Details. Müssen diese peinlichen Szenen alle ausgebreitet werden? Wem nutzt das? Es nutzt in verschiedener Hinsicht. Ohne die Details lassen sich Aussagen nicht gut auf ihre Glaubwürdigkeit hin beurteilen. Trump hat genau diese Details benutzt, um Ford öffentlich zu demütigen. I had one beer. Right? I had one beer. Well, you think it was... Nope, it was one beer. Oh, good. How did you get home? I don't remember. How did you get there? I don't remember. Where is the place? I don't remember. How many years ago was it? I don't know. I don't know. Ohne diese Beschreibungen lässt sich nicht einschätzen, was genau geschehen ist, worin genau der Übergriff bestand. Ob es sich um eine Anmache, Belästigung, Nötigung, um das Ausnutzen einer Machtposition oder etwas anderes handelte. And a man's life is in tatters. A man's life is shattered. Ohne die konkrete Szene lässt sich nicht nach Hinweisen suchen, die eine Geschichte als wahrscheinlich oder als unwahrscheinlich annehmen lassen. Wer fair sein will, wer sexuelle Handlungen nicht per se dämonisieren will, braucht die dichte Beschreibungen. Nach 30 Jahren? Aus einer einzelnen Geste, einem Blinzeln oder Zwinkern lässt sich nichts schließen. Was ist mit Grapschen? Grapschen? Das ist zunächst einmal nichts anderes als das plötzliche Berühren des Körpers einer anderen Person. Harvey said, I'm used to that. Er fand es normal, Frauen einfach an die Brust zu fassen. Aus einer einzelnen Geste lässt sich nichts schließen. Es lässt sich nicht urteilen, nicht empören, nicht richten. Die medialen Verkürzungen, in denen nur vom Grapschen gesprochen wird, sind sinnlos. Jede Berührung kann unangemessen, aufdringlich, herablassend, übergriffig daherkommen und auch so empfunden werden. Und dieselbe Handbewegung kann unter Fremden etwas anderes anzeigen als im Schlafzimmer unter Geliebten und wieder etwas anderes als im Büro zwischen hierarchisch unterschiedlich gestellten Kollegen. Moment mal. Es gibt auch die Macht des Charismas, die Macht durch Nähe, durch Erfahrung, durch Wissen, durch Aura. Macht, die Bewunderung auslöst und durch Bewunderung bestätigt wird. Trump war ein Fernsehstar. Und Harvey? Nicht nur Kollegen haben immer wieder beschrieben, was für eine besondere Ausstrahlung und manipulative Kraft er hatte. Eben deshalb wird gefragt, warum hat sie sich nicht gewehrt? Warum hat sie nicht widersprochen? Das verkennt doch aber nicht zuletzt auch die Ambivalenz, die Macht- oder Ohnmachtsverhältnisse auszeichnen können. Verkennt, dass Ohnmacht nicht nur mit Angst, sondern auch mit Liebe und Zuneigung gekoppelt sein kann. So, ich glaube, es reicht. Du meinst toxische Beziehungen. Ja, viele Frauen leben sowas. Ziehen sich Demütigungen rein, erdulden Psychoterror. Macht ist vielfältig. Eben. Da heißt es dann, er hat sich entschuldigt, mir Rosen geschenkt, mir die Welt gezeigt, mich zum Essen ausgeführt. Habe ich nicht gesehen. Der Schlag, mit dem der Mann seine Frau bestrafte. Der Schlag, mit dem er sie verletzte. Der die Haut, das Gesicht, den Kopf, das Selbstverständnis traf. Der nicht der erste und nicht der letzte Schlag gewesen sein kann. Dieser Schlag veränderte sich. Von einem Akt der Gewalt, den der Mann ausführte, zu etwas, das ihn irgendwie ausführte. Gib Blödsinn. Wir waren zum Abendessen eingeladen. Echt? Waren bei einer Freundin, die ich Nadja nennen werde. Und ihrem Mann, in deren schöner Wohnung. Es gab köstlich zu essen und wir freuten uns, dort zu sein. Schon bei der Vorspeise tauchten kleine Gemeinheiten auf. Der Mann stichelte gegen Nadja, gegen das, was sie gekocht hatte. Noch gezügelt durch soziale Konventionen, unsere Anwesenheit. Vielleicht steigerte gerade die seine Lust an der Gemeinheit. Wir waren das Publikum, ohne dass sich Gemeinheiten gar nicht lohnen. Ja. Vielleicht braucht die Pose der Macht eine Arena, in der sie sich ausstellt. Kleine Grenzüberschreitungen der Boshaftigkeit. Vielleicht hätte ich da schon etwas sagen müssen. Vielleicht hätte ich schon meinem Unbehagen auch Ausdruck verleihen müssen. Anstatt mit ihr und euch am Tisch durch gequältes Lachen sein Benehmen zu einem Spaß umzudeuten? Wem wollte ich es damit leichter machen? Ich vermute, in diesen Situationen zügelt man sich, weil man kein Aufsehen erregen, nicht den Lauf eines netten Abends unterbrechen möchte. Dabei ist der Abend schon lange nicht mehr nett. Man duldet um der Harmonie willen die Demütigungen. Der Einspruch gegen diese Gemeinheiten, wie auch immer, ironisch oder locker vorgebracht, wäre als unpassende Störung empfunden worden. Vermutlich. Das ist uns doch über Generationen hinweg beigebracht worden. Kein Aufsehen zu erregen, aushalten zu können, was einen herabsetzt. Die Launen anderer auszubalancieren und zu dulden. Konflikte zu vermeiden. Ein Einspruch hätte Nadja doch ein weiteres Mal herabgesetzt. Du meinst, ich wartete darauf, dass sie sich selbst wehren würde? Das ist doch über Bande gedachte Feigheit. Wir sind am Tisch gesessen. Nadja war ins Nebenzimmer gegangen, um nach ihrem Mann und dem Baby zu schauen. Soweit ich mich erinnern kann, hatte das Kind geschrien und er war vom Tisch aufgestanden, um es zu beruhigen. Als es länger dauerte, ging Nadja hinterher. Sie verschwand für eine überraschend lange Weile. Wir versuchten, die Zeit zu überbrücken, bis einer der beiden Gastgeber wieder auftauchen würde. Das war ein bisschen peinlich. Schmeckt es euch nicht? Doch. Also, es gibt noch extrem viel Essen in der Küche. Macht ihr nichts. Ich habe den Schlag gehört. Ich nicht. Aber ich sah, wie Nadja zurückkam. Sie setzte sich an denselben Platz wie zuvor, nahm die Rolle als Gastgeberin ein, wie zuvor, sprach weiter, wie zuvor. Sie wollte den Abend weiterführen, anknüpfen an den Punkt, an dem sie aufgestanden und rausgegangen war. Sie wollte, dass nicht geschehen war, was geschehen war, wollte nicht darüber sprechen. Sie saß da, eine kluge, moderne Frau und Freundin. Ihr liefen die Tränen über das Gesicht. Sie wollte nicht reden. Alles, was sie wollte, war, dass wir blieben, dass wir nicht gingen, dass wir einfach miteinander essen und reden würden, als wäre nichts geschehen. Wir sind geblieben. Ja, was sollten wir auch tun? Wir sprachen irgendetwas, das nur nicht das sein durfte, worüber wir sprechen wollten. Den Schlag? Was für eine Farce. Ich wollte nur weg. Alles war falsch. Ich schäme mich. Denn vielleicht ist es eben genau das, was solche Schläge anrichten. Dass sie alle beschädigen, dass alle in eine Finsternis eintauchen, die erst aufhört, wenn man aus dem Radius der Gewalt austritt und flieht. Ich konnte nur über zwei Reaktionen nachdenken, sie mitzunehmen oder sie dazulassen, wie sie es wünschte. Einfach in das Zimmer zu gehen, in dem der Mann sich verbarg. Ihn anzusprechen, die Dinge beim Namen zu nennen, ihn zu konfrontieren. Davor hatte ich keine Angst, aber darauf bin ich nicht gekommen. Das ist mir einfach nicht eingefallen. Beat me. Beat me. beat me with your fists. Beat me with your feet. Beat me with your voice. And your words. I can't take the heat. Can you? Beat me to the top of the mountain. Beat me on the ground. Yes, so maybe. I'll give it. Call to the car. Beat me. Beat me. Beat me. Beat me. Beat me. At life. Ja, genau. Wir sollten die eigene Macht nicht unterschätzen, uns nicht als wehrlos denken. Nicht vereinzeln lassen, sondern Allianzen suchen. Im Freundeskreis, in den Familien, in der Schule, der Nachbarschaft. Nur wenn wir darüber sprechen, finden wir Verbündete, mit denen sich die Strukturen aufbrechen lassen. Du vergisst, dass solche Erfahrungen nicht nur wütend machen, sie zermürben. Es wird Frauen, die sich wehren, gern Furor unterstellt und verkannt, wie tief sich Trauer und Melancholie eingenistet haben. Eben deshalb ist es so wichtig, die Scham abzutragen und die Lust wieder zu erobern. Niemand soll sich schämen, wer sich nicht zu wehren wusste, wer aus Angst kraftlos wurde oder nur weinen und verstummen konnte. Niemand soll sich schämen, wer mit dem Täter zusammengelebt hat, es nicht gewagt hat, sofort zur Polizei zu gehen oder wer im Schock nicht fähig war, eine brutale Vergewaltigung in Worte zu fassen und in Details zu schildern. Niemand soll sich schämen, wer auch nur die geringste Belästigung zurückweist, wer protestiert gegen eine unerwünschte Hand am Knie oder wer zurückweicht, weil er oder sie die Situation zuvor falsch eingeschätzt hat. Niemand soll sich schämen für den eigenen Körper, das eigene Begehren, die Kleidung, die angeblich provoziert hat, was nicht gewollt war. Wir haben alles. Danke. Ach, gut. Gut. Gehst du mit auf einen Drink? Ja, gerne. Hast du eine Zigarette? Jetzt fertig. Danke. Das kann man so sagen. Ich habe mich oft gefragt, ob ich nicht selbst schuld war. Ich habe mich in eine Situation begeben, von der ich geahnt habe, dass sie prekär werden könnte. Was meinst du damit? Ich verstehe es nicht. Es ist auf einer Dienstreise passiert, nach einem Meeting. Eigentlich war es ein Geschäftsessen. Eigentlich? Alle haben gewusst, dass er übergriffig ist. Nur ich nicht. Warum thematisieren wir nie das Schweigen der anderen? Tarantino, Maxwell, Weinsteins Mitarbeiter, die Agenten. Oder unser eigenes Schweigen. Warum soll ich mich als Frau wieder und wieder erklären müssen? Es ist so quälend, so ermüdend. Und das gilt eigentlich fast überall. Im Spital, in Konzernen, in Banken. Ich glaube, dass emanzipative Bewegungen mit dem behutsamen, vorsichtigen Gespräch beginnen. Man muss die Scham ablegen. Es hat keinen Sinn, von allen gleichermaßen zu erwarten, sie könnten das. Darüber sprechen. Macht bleibt Macht. Es sind die Bilder, die Stigmatisierungen, die dann darüber entscheiden, wem zugehört wird und wem nicht. Wer gehört wird, wer nicht. Wer verurteilt wird, wer nicht. Ein Mann ist ein Mann. Eine Frau wird ihm niemals ebenbürtig sein. Dazu braucht es eine Revolution. Das wusste schon Laclos. Wer? Na, der Autor von Gefährliche Liebschaften. Die Mateu muss doppelt klug sein. Doppelt so stark. Ihre Ausschweifungen passieren hinter verschlossenen Türen. Während Valmont das Mädchen vergewaltigt, die Ehefrau entehrt. Und schau, was wir heute lesen, 50 Shades of Grey, ein Bestseller. Frauen haben es in Massen gekauft. Warum? Es geht allein um die Frage, ob einer Person etwas aufgezwungen wird, ob etwas gegen ihren Willen mit ihr angestellt wird, ob sie autonom zustimmen oder ablehnen konnte. Und? Nein zu sagen heißt ja nicht, dass es nicht mit einer anderen Person oder zu einem anderen Zeitpunkt gewollt, erwünscht oder bejaht werden kann. Ein Nein grenzt nur etwas ab. Ja heißt ja. Und? Eigentlich eine Chance, um an anderer Stelle etwas gemeinsam herzustellen. Zu entwickeln. Zu erleben. Ein Hörstück von Kerstin Schütze nach einem Essay von Caroline Emke. Ist immer der Zweifel. Vor jedem Satz, jedem Wort gibt es diese Schwelle. Stimmt das? Und das ist nur der Zweifel an dem, was gesagt werden könnte. Manchmal wünschte ich, ich könnte ihn abstellen, aber ohne die Zweifel würden wir die anderen nicht entdecken, nicht mehr neugierig sein auf das, was entsteht, wenn wir einander begegnen und begehren. Mit Petra Morse, Pippa Galli, Katharina Knapp, Gerhard Naujoks und Raphael von Bargen. Macht bleibt Macht. Sie ist die Kraft, die einen handeln und sprechen lässt, die beschädigen, versehren und korrumpieren kann, auch uns selbst. Dokumentarausschnitte mit freundlicher Genehmigung von CNN, The Council of Europe und der UN Women Organization Pakistan. Es ist eine produktive, herstellende, kreative Macht, die nicht einfach zerstört, sondern schafft, die dynamische, polymorphe Macht, die Bilder und Selbstbilder entwirft, nicht einmal, sondern immer wieder, die sich einschreibt in Körper und Gesten, in Empfindungen und Überzeugungen, in sprachliche und nicht sprachliche Gewohnheiten. Tongestaltung Anna Kunzio und Manuel Radinger. Regieassistenz Julia Herzog. Produktionsleitung Stefanie Zussner. Bearbeitung und Regie Kerstin Schütze. Redaktion Kurt Reisnecker. Das ist die Macht, die wir denken und verändern müssen. Produktion Österreichischer Rundfunk 2021. Die Vorlage zu diesem Hörstück, der Essay Ja heißt Ja und von Caroline Emke, ist bei S. Fischer erschienen. 2018 erschien von Caroline Emke der Essay Gegen den Hass, danach Journal, ein Tagebuch in Zeiten der Pandemie und heuer ein Band mit dem Titel Für den Zweifel, Gespräche mit dem Schweizer Autor und Musikwissenschaftler Thomas Stressle. Mehr zu Caroline Emke finden Sie im Internet unter caroline-emke.de. Und das ist Musik von Clara Josephine Schumann, geborene Wieck. Thank you. Thank you.